Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum Thema Aufräumen. Heute SOS, ich bekomme Besuch. Bevor ich mit meinem SOS-Plan beginne, möchte ich einmal von meinem Bad schwärmen oder auch von der Ausmistaktion, die wir im vorletzten Podcast hatten. Ich habe ja meine Haarkur unter anderem ausgemistet und auch meine Augencreme, das habt ihr gar nicht mitbekommen, und benutze die zwei Sachen jetzt. Und ich habe eine Riesenfreude daran, weil jeden Abend, wenn ich meine 50 Euro Augencreme ranmache, die ich mir damals habe aufdrehen lassen, freue ich mich jetzt damit, weil ich sie auch benutze. Die lag jetzt leider sehr lang rum und ja, ich freue mich daran irgendwie jeden Abend. Und genauso ist es mit der Haarkur. Die mache ich so jeden zweiten, dritten Abend rein. Und da ist das Gleiche. Ich habe eine Riesenfreude, dass ich diese Haarkur jetzt benutze. Und ich hoffe, dass ihr auch so eine Freude habt. Oder wenn ihr noch nicht ausgemistet habt, dass euch das vielleicht ein bisschen motiviert. Wenn ihr eure Produkte, die lang rumliegen, endlich benutzt, dann ist das wie eine Befreiung. Wie wegschmeißen eigentlich, nur dass man sich jeden Tag daran freut. Aber jetzt kommen wir zu unserem Thema SOS, ich bekomme Besuch. Ich glaube, das kennt jeder. Die Eltern rufen an und sagen, hey, wir sind gerade am See, sollen wir nicht mal vorbeikommen? So in einer Stunde. Oder Freunde sagen, hey, schreiben eine WhatsApp, hey, lass uns doch heute Abend ein Warm-up bei dir machen, bevor wir weggehen. 2 Stunden Zeit noch bis dahin. Oder die Nachbarn kündigen sich an. Sollen wir heute nicht mal zusammen Kaffee bei euch trinken? Und dann kommt's. Irgendwann ist unser Ziel oder irgendwann mal wird's so sein, dass uns das völlig egal ist, weil unsere Wohnung so ordentlich ist, dass wir jederzeit Besuch mit gutem Gewissen empfangen können. Jetzt ist es vielleicht noch nicht so und man denkt, oh nein, die Wohnung sieht aus, es kann jetzt niemand kommen, das geht einfach nicht. Doch es geht. Und zwar mit meinem 40 Minuten 8-Punkte-Plan. Der Punkteplan ist ausgearbeitet und von mir getestet. Und zwar war der härteste Fall, der schlimmste Fall bei mir, habe ich 40 Minuten gebraucht. Und den Härtefall möchte ich euch jetzt mal vortragen. Mein 8-Punkte-Plan. Punkt Nummer 1. Die ganze Wohnung muss erstmal gelüftet werden. Weil, auch wenn wir sagen, hier riecht es überhaupt nicht, wenn wir viel Zeit in der Wohnung verbringen, kriegen wir das gar nicht mit, dass es vielleicht doch mal ein bisschen mufft. Und frische Luft kann nie schaden. Also, alle Fenster und Türen aufreißen, nicht vergessen, die Türen zu fixieren, sonst schlagen sie zu. 1,5 Minuten brauche ich, um alle Türen und Fenster bei mir zu öffnen und 1,5 Minuten, um sie wieder zu schließen. Macht insgesamt 3 Minuten. Alle anderen Punkte gehen wir jetzt systematisch vor, wie der Besucher unsere Wohnung abläuft. Also Punkt Nummer 2 ist der Flur vor der Eingangstür. Wir begeben uns raus auf den Flur und schauen mal, was da steht. Da mein Mann und ich ganz oben wohnen, kann es schon mal passieren, dass da das ein oder andere steht, was wir irgendwie noch mitnehmen müssen, noch runterschaffen müssen, was in den Keller muss. Und an diesem Härtetag hatte ich Glück, da stand nichts vor der Tür, aber die Pflanzen waren verwelkt. Ist mir irgendwie nie davor aufgefallen. Auf jeden Fall habe ich die gegossen und die verwelkten Blätter entfernt. Hat 2 Minuten gedauert. Punkt Nummer 3. Der Flur in meiner Wohnung drinnen. Also wenn die Eltern zu Besuch kommen, treten sie erstmal in den Flur in der Wohnung ein. Und was erwartet da einen oft? Eine sehr volle Garderobe, an dem kaum noch eine Jacke hinhängt. Und das macht einfach überhaupt keinen guten Eindruck. Ich staune immer wieder, wenn ich zu Freunden mit Kindern komme und die haben eine aufgeräumte und leere Garderobe. Da denke ich mir immer, oh mein Gott, irgendwas macht ihr verdammt richtig und ihr seid mega gut organisiert, weil ihr eure Garderobe irgendwie frei haltet. Und genau das wollen wir ja auch ausdrücken. Durch eine freie Garderobe sagen wir einfach, wir haben Platz für euch und wir sind so gut organisiert, dass wir nicht jeden Haken bis zum geht nicht mehr behängen müssen. Also, leert eure Garderobe. Es kann natürlich sein, dass da jetzt irgendwie 6 Jacken hängen, von denen wir nur 4 brauchen und die anderen 2 können wir schnell schön wegräumen. Es kann aber auch sein, dass da 10 Jacken hängen, 4 Mützen, 3 Handschuhe, 6 Schals und dann ist es natürlich Hardcore. Und für so einen Fall würde ich die Sachen nehmen, in meinen Kleiderschrank reinknallen und die Tür von meinem Kleiderschrank schließen. Plus mir eine Notiz in mein Aufgabenheftchen machen, dass ich das am besten noch am gleichen Abend, spätestens am nächsten Tag aufräume. Also Garderobe leeren und dann natürlich auch den restlichen Flur aufräumen. Wenn ihr ein Sideboard habt, das schnell abräumen. Da ist ja meistens eine Schublade direkt unter dem Sideboard-Oberfläche. Vielleicht da einfach alles reinschmeißen. Bei mir war noch ein Sportrucksack im Flur. Den habe ich dann in die Abstellkammer verfrachtet und mir wieder eine Notiz in meinem Aufgabenbüchle gemacht, dass ich den Sportrucksack am Abend noch ausräume. Ja, die Schuhe. Eigentlich müssten ja immer nur ein Paar pro Person an Schuhen rumstehen. Das heißt, wenn ich nicht daheim bin, steht da die Hausschuhe. Und wenn ich daheim bin, stehen da die Schuhe, die ich zuletzt anhatte. Und sobald ich neue Schuhe raushole, räume ich die, die ich nicht brauche, wieder ins Schuhregal. Ist natürlich nicht der Fall. Das heißt, alle Schuhe ins Schuhregal räumen. Und was ich noch gemacht habe, ich habe im Schuhregal jeweils vor den Schuhen abgewischt. Das geht sehr schnell und es sieht aus, als sei das ganze Schuhregal geputzt. Ich habe hierfür 5 Minuten gebraucht. Nummer 4. Als nächstes, wenn man im Flur ist, geht man meistens in die Küche, einen Kaffee machen. Das heißt, die Küche, Oberflächen freiräumen. Hierfür ist mein Mann zuständig. Ich habe ihn gefragt. Er hat gesagt, das würde 5 bis 10 Minuten in Anspruch nehmen. Gut, Oberflächen sind frei. Vielleicht riskieren wir noch einen kleinen Blick in den Kühlschrank, weil falls da gleich was sichtbar ist, was irgendwie die besten Tage schon hinter sich hat und schon Schimmel ansetzt, wäre natürlich auch gut, wenn das weg wäre, wenn der Besuch eine Milch aus dem Kühlschrank holt, damit der nicht gleich die verschimmelten Sachen sieht. Also 5 bis 10 Minuten für die Küche. Punkt Nummer 5, der Tisch. Je nachdem, ob ihr an den Couchtisch mit dem Besuch geht oder an den Esstisch, müsste der natürlich freigeräumt werden. Also ich habe Tisch freigeräumt und rund um den Tisch, wir haben eine Essbank, habe ich noch freigeräumt, waren 5 Minuten. Ich habe die Sachen richtig aufräumen können. Wenn es aber mal so schlimm aussieht, dass man irgendwie mal hat gearbeitet und der ganze Tisch ist voll, würde ich mir eine Klappbox holen, alles reinschmeißen und in die Abstellkammer schieben. 5 Minuten Tisch freiräumen. Nummer 6. Das Klo oder das Bad. Wenn man den Luxus hat und ein Gästeklo hat, muss man das Bad natürlich nicht putzen. Falls man den Luxus nicht hat, muss man natürlich das Bad auf Vordermann bringen. Ich habe zwar ein Gästeklo, aber habe doch mal das Bad genommen. Ich habe mit dem Reinigungsspray schnell Oberflächen, Spiegel, Waschbecken und Badewanne eingesprüht, damit es auch gut riecht. Dann habe ich ein Putzhandtuch genommen und habe den Spiegel abgewischt, Waschbecken abgewischt und Badewanne schnell abgewischt. Falls die Toilette im schlimmen Zustand ist, hier schnell noch mit dem Klopapier drüber gehen. Dafür habe ich 5 Minuten gebraucht. Nummer 7. Jetzt kommt der Fußboden dran. Und zwar saugen wir einmal durch Bad, Küche, Flur und Essbereich. Auch noch einen Blick nach oben riskieren. Vielleicht ist doch die eine oder andere Spinnwebe an der Decke. Wenn das jemand entdeckt, könnte natürlich sehr unangenehm werden. 5 Minuten saugen. Jetzt sind wir schon am Ende. Nummer 8 ist nämlich der Kontrollgang. Du gehst raus, vor die Tür, spielst Besucher und schaust dir die Wohnung in den Augen des Besuchers an. Und ich bin mir ganz sicher, dass du noch das ein oder andere finden wirst, was du übersehen hast. Bei mir waren es noch mehr verwelkte Blätter, die ich gefunden habe und noch CDs auf meinem Sideboard im Flur, die ich wegräumen musste, waren nochmal 5 Minuten. Ah ja, jetzt sehe ich es gerade. Ich habe das Wohnzimmer auch noch 5 Minuten aufgeräumt, weil von unserem Esstisch hat man Blick auf unser Wohnzimmer Und darum musste ich das auch noch 5 Minuten aufräumen. Ich glaube, das ist bei sehr vielen so, dass man da zum Wohnzimmer sieht oder vom Wohnzimmer zum Esstisch, je nachdem. Von dem her gebe ich da auch noch mal 5 Minuten drauf. Nach so einer Aktion kann ich mit gutem Gewissen Gäste empfangen. Ich habe eine saubere, oberflächlich saubere und aufgeräumte Wohnung. Genau das, was ich brauche, wenn Besuch kommt. Ich fasse die Punkte nochmal zusammen. Nummer 1, lüften 3 Minuten. 2, Flur vor der Eingangstür aufräumen, 2 Minuten. Flur in meiner Wohnung aufräumen, 5 Minuten. Oberflächen der Küche freiräumen, 5 bis 10 Minuten. Tisch freiräumen, 5 Minuten. Wohnzimmer, 5 Minuten. Klo und Bad, 5 Minuten. Saugen, 5 Minuten. Kontrollgang, 5 Minuten. Danach Besuch mit gutem Gewissen empfangen. Und weil mir das so Spaß gemacht hat, so schnell aufzuräumen, habe ich mir gedacht, ich nehme mir vor, eine Woche lang jeden Tag diesen Plan umzusetzen. Ich will jeden Tag meine Wohnung besuchertauglich machen. Ist witzig, weil ich kriege morgen gerade Besucher, also ich kann sofort dann beginnen. Und ich bin gespannt, wenn ich so dauerhaft mache, ob es erstens eine Routine wird und ich das beibehalte und zweitens, wie lange ich dann tatsächlich noch brauchen werde. Ich werde es euch auf jeden Fall beim nächsten Podcast berichten. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.